Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 16 bis 18. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch die übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgegeben werden, in die Luft, um den Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Gott segne dieses Wort. Urteil. In diesem Bibelvers hier lernen wir alles über Gottes Urteil. Und das ist der jüngste Tag, das zweite Mal, wenn unser Jesus Christus wiederkehrt. Wann das ist, wissen wir nicht, die Bibel sagt uns das nicht. Und wir sollen uns das auch nicht weiter verfolgen, sondern wir wollen uns, wie im letzten Vers auch steht, uns gegenseitig trösten mit diesen Worten. Und wir haben hier eben nicht nur die Hoffnung auf die Auferstehung, sondern wir haben eben genau beschrieben, wie Paulus hier auch den Thessalonichern schreibt, verstehen wir, was passiert am jüngsten Tag. Ja, und darauf kommt es an. Und das ist auch nur hier so in der Bibel beschrieben. Und lest mal selber durch, geht mal rein ins Kapitel 4, 1. Thessalonicher Kapitel 4 und geht mal los mit Vers 13, dann bis 18. Lest mal durch. Das ist die Hoffnung auf die Auferstehung. Und das macht uns Mut, um zu verstehen, dass unser Herrgott uns alles, das, was wir wissen müssen und was wir wissen sollen und was wir auch verstehen können, in der Bibel darstellt und uns hilft. Und das ist ein Geschenk. Also, wenn ihr in der Bibel seid, konzentriert euch nicht oder fokussiert nicht auf das, was ihr nicht verstehen könnt oder was ihr nicht versteht, sondern auf all das, was ihr versteht. Und je mehr ihr euch in der Bibel befindet, tagtäglich lest, umso mehr könnt ihr in eurer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen und der Heilige Geist spricht euch ins Herz und hilft euch als eurer Lehrer sozusagen zeigt euch auf, was ihr wissen müsst, was ihr braucht, speziell für euer Leben. Und das geht eben nur im tagtäglichen Wort in der Bibel mit unserem Herr Jesus Christus. Und das ist ein Geschenk. Ja, also, geht rein in die Bibel, geht mal rein in den Thessalonicher Brief. Da ist vieles beschrieben, was um Gottes Urteil anbelangt. Und das ist, ich sag's nochmal, also konzentriert dich auf das, was ihr verstehen könnt, vor allem lernt ihr, wer unser Jesus Christus ist und warum er gekommen ist. Wer er ist, Gott im Fleische, als Gottes Mensch geworden und warum er gekommen ist, um für uns am Kreuz zu sterben, für unsere Sünden, ein für alle Mal, dann wieder auferstanden ist und uns den Heiligen Geist geschickt hat, als dritte Person der Dreifaltigkeit und uns hilft, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und darauf kommt es an. Ja? Also, nehmt euch das alles zu Herzen und Gott segne euch. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für den Thessalonicher Brief, den 1. Thessalonicher Brief, und dass wir hier haben die Hoffnung auf die Auferstehung ganz klar dargestellt, was passiert. Und wir beten, dass das uns Mut macht und uns hilft, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und auch verstehen, dass du uns all dieses offenbart hast und auch gegeben hast, damit wir Hoffnung und Mut haben für unser tagtägliches Leben. Und wir danken dir, lieber Herr Jesus, für dein Wort und alles das, was du für uns getan hast. Wir beten dies in deinem geheiligten Namen. Wir lieben dich und beten dies. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.